Stereoton für alle angeschlossenen Haushalte. Auch in der neutralen Schweiz. Hier spricht Berlin mit fiesen deutschen Rock'n'Roll gegen Hip-Hop zu Wellen ziehen. Von den Superstars die Schnauze voll, wer findet die schon toll? Denn Musik ist Trumpf und der Arm schwingt mit. Ja, Trumpf voll ist unser Klang. Denn Musik ist Trumpf, der Kamerad singt mit. Hört unseren deutschen Gesang. Ist doch viel zu kurz für diesen Standardstutz. Wir lassen uns nichts vorschreiben in unserem klangvollen Treib. Mit unserer Tradition treffen wir den besten Ton. Denn Musik ist Trumpf und der Arm schwingt mit. Ja, trumpfvoll ist unser Klang. Denn Musik ist Trumpf, der Kamerad singt mit. Hört unseren deutschen Gesang. Fröhliches Treiben und ihr werdet hier immer bleiben. Lasst euch bei uns nieder, wir haben die besten Lieder. Beendet ist unser Schweigen, wir lassen uns nicht vertreiben. Denn Musik ist Trumpf und der Arm schwingt mit. Ja, trumpfvoll ist unser Klang. Denn Musik ist Trumpf, der Kamerad singt mit. Hört unser deutschen Gesang. Musik ist Trumpf und der Arm schwingt mit. Ja, druckvoll ist unser Klang. Denn Musik ist Trumpf, der Kamerad singt mit. Hört unser deutschen Gesang. Denn Musik ist Trumpf und der Arm schwingt mit. Ja, druckvoll ist unser Klang. Denn Musik ist Trumpf, der Kamerad singt mit, hört unser deutschen Gesang.